Unerhörtes spielte sich am Nationalfeiertag 1977 auf dem Wiener Ballhausplatz ab. 6000 Menschen hatten sich vor dem Sitz der Bundesregierung versammelt und riefen im Chor: Wir wollen kein Atomkraftwerk, dem muss sich Kreis gebeugen. Eine Delegation der Demonstrierenden ging ins Bundeskanzleramt und verlangte von Bundeskanzler Kreisky: Persönlich vor den Demonstranten zu unseren Forderungen Stellung zu nehmen, wie es die Pflicht eines Volksvertreters ist. Ich habe diese Absicht nicht und ich werde mich einem solchen Druck nicht beugen. Das sind die Methoden, die angewendet werden von terroristischen Gruppen. Dem beuge ich mich nicht. Und Sie, gnädige Frau, gehören mit zu den Missbrauchten, die hier sich mit Leuten zusammentun, die für etwas ganz anderes demonstrieren, als das, was sie vorgeben zu tun. Herr Bundeskanzler, wir müssen uns ganz energisch dagegen verwahren, dass wir mit Terroristen in einem Atemzug genannt werden. Ich habe es nicht notwendig, mich von ein paar Lausbuben so behandeln zu lassen. Der Bundeskanzler war es nicht gewohnt, daran erinnert zu werden, dass er sich nach dem Willen des Volks zu richten habe und nicht danach, was er meinte, dass es für das Volk das Beste sei. Die gesamte Politik stand vor einer ungewohnten Situation. Bisher hatten in der Zweiten Republik Parteien und Standesvertretungen die Politik bestimmt. Im Parlament gaben die beiden Großparteien SPÖ und ÖVP den Ton an, daneben meldeten sich noch die Freiheitlichen zu Wort. Die Kommunisten waren schon lange aus dem Parlament herausgewählt worden. Die meisten Gesetze wurden schon vor der Abstimmung von den sogenannten Sozialpartnern ausgehandelt. Arbeiter und Arbeiterinnen wurden vom Gewerkschaftsbund und der Arbeiterkammer vertreten, die Industriellen von der Wirtschaftskammer und die Landwirtschaftstreibenden von der Landwirtschaftskammer. Über das Atomprogramm waren sich die Sozialpartner schon seit langem einig. Man erhoffte sich, dass durch die Kernspaltung Energie in grenzenlosem Umfang und praktisch kostenlos zu haben sein würde. 1956 wurde die Studiengesellschaft für Atomenergie gegründet, die zu 50,5% der Republik Österreich und zu 49,5% der Industriellen Vereinigung gehörte. Die Studiengesellschaft errichtete dann 1958 bis 1960 das Reaktorzentrum Seibersdorf mit einem 100-Kilowatt-Forschungsreaktor. Politik, Industrie und Gewerkschaften waren sich einig. Kernenergie würde billigen Strom liefern und billiger Strom würde die wirtschaftliche Entwicklung fördern und damit auch die Arbeitsplätze sichern. Ökologische Überlegungen spielten da keine Rolle. 1967 veranstaltete das Verkehrsministerium zusammen mit den Elektrizitätsgesellschaften der Bundesländer eine Beratung zum Thema Atomkraft in Österreich. 1968 wurde die Kernkraftwerksplanungsgesellschaft gegründet und 1969 genehmigte der Ministerrat den Bau des Kernkraftwerks Zwentendorf. Der Reaktor sollte so viel Strom erzeugen wie die beiden größten Donaukraftwerke zusammen. Die Kosten sollten 5,2 Milliarden Schilling betragen, das entspricht ungefähr 1 Milliarde Euro. Den Reaktor selbst sollte Siemens bauen, den Schutzmantel sollte die Föst liefern. Diese Beschlüsse waren unter der Alleinregierung der ÖVP gefasst worden. 1970 gewann die SPÖ unter Bruno Kreisky die Wahlen und setzte die Pläne zur Errichtung des Kernkraftwerks weiter um. Nur wenige Menschen erkannten die Gefahren, die mit Atomkraftwerken verbunden sind. Sie kamen aus dem Bereich der Wissenschaft und des Naturschutzes. Sie zeigten auf, dass auch die geringen Strahlenmengen, die Atomkraftwerke im Normalbetrieb abgeben, für die Menschen, Tiere und Pflanzen in der Nähe schädlich sind. Dass im Fall eines Unfalls riesige Gebiete durch Strahlung verseucht würden und Zwentendorf in einer Erdbebenzone liegt. Und dass niemand wusste, wo und wie man die Abfälle der Atomkraftwerke, die für Zehntausende Jahre hochradioaktiv bleiben, sicher lagern konnte. 1970 rief der Naturschützer Walter Soiker, ein Professor für Staatswissenschaften, zu einer Sternfahrt nach Zwentendorf auf. Circa 200 Menschen kamen. 1972 versuchte Soiker beim Bewilligungsverfahren, für das die Gemeinde Zwentendorf zuständig war, als Beteiligter angehört zu werden. Er hatte 900 Vollmachten von Menschen aus der Umgebung erhalten. Doch dass Anrainer, die von der Strahlenbelastung und von einem möglichen Unfall direkt betroffen wären, als Beteiligte eine Stimme beim Bewilligungsverfahren haben, ist vom Gesetz nicht vorgesehen. Soiker wurde von der Staatspolizei aus dem Saal gebracht. Der junge Wissenschaftler Peter Weiß machte im Institut für Strahlenschutz am Reaktorzentrum Seibersdorf seine Erfahrungen mit Objektivität in der Wissenschaft. Als er bei einer Diskussionsveranstaltung darauf hinwies, dass in Kernkraftwerken zwar selten tödliche Unfälle geschehen, dass aber die ständig austretende Niedrigstrahlung die Menschen krank macht, drohte ihm sein Chef, dass er es mit dieser Einstellung nicht weit bringen würde. Bald wurde es Peter Weiß klar. Strahlenschützer sollten erforschen, wie man die Menschen am besten vor der radioaktiven Strahlung der Atomkraftwerke schützt. Doch sie durften nicht zu dem Schluss kommen, dass die Menschen am besten vor der Strahlung geschützt sind, wenn es überhaupt keine Atomkraftwerke gibt. Denn ohne Kernkraftwerke hätten die Strahlenschutzexperten keine Forschungsaufträge und keine Jobs. Der Präsident der amerikanischen Strahlenschutzgesellschaft hatte es in einem Zeitschriftenartikel ganz klar gesagt. Der Ausbau der Kernindustrie biete enorme Chancen für den Berufsstand der Strahlenschützer. Darum sollten sie sich noch stärker für die Anwendung der Atomenergie einsetzen. Und er schloss seinen Aufruf mit den Worten: Let's put our mouth where our money is. Schon der Umgang mit Sicherheitsfragen im Forschungsreaktor gab zu denken. Ich habe natürlich die besondere Chance gehabt, auch den praktischen Umgang mit Radioaktivität im Alltag zu sehen. Und das war nicht gerade beruhigend, weil man oft sehr, sehr leichtfertig mit diesen Dingen umgegangen ist. Man hat die Abfallhalle, die war nur mit Welleternit verkleidet. Und in die Labors, in denen wir gearbeitet haben, ist die Strahlung beim Fenster hereingekommen. Bezeichnend war auch ein Erlebnis, über das Peter Weiß in seinen Erinnerungen berichtet. Der Beamte, der im Ministerium für Bauten und Technik für die Bewilligung von Dampfkesseln zuständig war, hatte aufgrund von Erfahrungen mit explodierten Kesseln berechnet, dass das Druckgefäß des Kernkraftwerks nach 25 Jahren möglicherweise explodieren könnte. Da es den Vorschriften der österreichischen Dampfkesselverordnung nicht entsprach, weigerte er sich, es zu bewilligen. Darauf wurde der Beamte in Pension geschickt und sein Nachfolger erteilte dann, wie gewünscht, die Genehmigung. Peter Weiß. Zunächst hat man sich einmal darauf beschränkt, die Gegner lächerlich zu machen. Die hatten es ja auch gar nicht leicht. Bei großen Veranstaltungen, die Befürworter veranstaltet haben mit ausländischen Experten, hat man sich sehr schwer getan, in der Diskussion Kritik anzubringen, weil man da vom Podium her sehr souverän abgeschmettert worden ist. Thema des Jahres, Strom. Woher? Der hochaktive Abfall aus Kernkraftwerken wird heute weltweit verglast. Diese Glasblöcke können absolut sicher in geologisch stabilen Gebirgsformationen gelagert werden. Eine Festlegung der Lagerstätte kann in Österreich noch in Ruhe überlegt werden, da der erste Abfall nicht vor dem Jahre 1990 anfallen wird. So Diplom-Ingenieur Dr. der Technik Gerd Neumann von der Kernkraftwerkplanungsgesellschaft in einer Werbesendung. In einer Diskussion mit der Gesundheitsministerin Leodolter fragte Weiß: Wie ist es zu verantworten, die Bestrahlung der Bevölkerung per Gesetz zuzulassen, wo man doch weiß, dass selbst niedrige Dosen Krebs, Leukämie und Erbschäden auslösen können, einzig und allein zu dem Zweck, dass man Kernkraftwerke bauen und betreiben kann? Die Antwort der Ministerin war klar und einfach. Es ist eine Tatsache, dass sich der Stromverbrauch alle 10 Jahre verdoppelt und danach müssen wir uns richten.